Der Sänger. Was höre ich draußen vor dem Tor, was auf der Brücke schallen? Lass den Gesang vor unserem Ohr im Saale widerhallen. Der König sprach's, der Page lief, der Knabe kam, der König rief: Lasst mir herein den Alten. Gegrüßet seid mir, edle Herren, gegrüßt ihr schöne Damen. Welch reicher Himmel, Stern bei Stern, wer kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und Herrlichkeit, schließt Augen euch, hier ist nicht Zeit, sich Staunen zu ergetzen. Der Sänger drückt die Augen ein und schlug in vollen Tönen. Die Ritter schauten mutig drein und in den Schoß die Schönen. Der König, dem das Lied gefiel, ließ ihn zu Ehren für sein Spiel eine goldene Kette holen. Die goldene Kette gib mir nicht. Die Kette gib den Rittern, vor deren kühnem Angesicht der Feinde Lanzen splittern. Gib sie dem Kanzler, den du hast, und lass ihn noch die goldene Last zu andern Lasten tragen. Ich singe, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Kehle dringt, ist Lohn, der reichlich lohnet. Doch darf ich bitten, bitte ich eins: Lass mir den besten Becher Weins in purem Golde reichen. Er setzt ihn an, er trank ihn aus. O Trank voll süßer Labe, o wohl dem hochbeglückten Haus, wo das ist kleine Gabe. Ergeht's euch wohl, so denkt an mich, und danket Gott so warm als ich für diesen Trunk euch danke.